bisher bei der Jagd. Wir waren mal eine freiheitliche Partei. Im Moment sehe ich uns nur nach mehr Staat und Kontrolle rufen. Eben. Bitte kein kollektiver Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Will heißen, keine exzessiven Maßnahmen mittragen, wo es auch Alternativen mit Augenmaß geben kann. Das Problem ist, dass Sie hier sehr unterschiedliche inhaltliche Positionen haben. Heute teile ich Ihnen mit, dass wir den Flügel als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft haben. Dann muss man darüber nachdenken, ob man da nicht auf getrennten Wegen besser geht. Ich kenne keine Parteien, ich kenne nur noch Leute! Diese Gruppe hier ist immer schwerer zu ertragen. Bitte die Nerven behalten. Also seitdem ich ja nicht mehr im Bundestag bin, macht es erst richtig Spaß auf der Straße mit normalen Menschen. Warst du mal im Bundestag? Ja, bis zum letzten Mal, aber weil ich ja die ganz Bösen. Das hier ist der AfD-Politiker Hans-Jörg Müller. Den kennst du ja schon aus den vorherigen Folgen. Ich habe es dann gerade doch, glaube ich, richtig entschieden jetzt, dass ich jetzt erstmal morgen in den Flieger steige und nach Moskau fliege. Hans-Jörg Müller hat die Schnauze voll und wird im Januar 2022 auswandern. Nach Russland. Als ich meine Wohnung ausgeräumt habe, jetzt im Wahlkreis, habe ich dann natürlich einige Sachen noch übrig gehabt. Die habe ich jetzt meiner Mutter gebracht. Da waren natürlich jede Menge Wasservorräte, Konservendosen, Campingkocher. Dann guckt sie mich natürlich ganz groß an, was das ist. Und sage ich, Mama, wir gehen halt schweren Zeiten entgegen in Deutschland. Jagd, ein Podcast von WDR Investigativ und NDR Recherche. Ich bin Katja Riedl und zusammen mit Sebastian Pittelko und Christian Basel haben wir die geheime Chatgruppe der AfD-Bundestagsfraktion zugespielt bekommen. Mehr als 40.000 Chats, fast 4 Jahre. Wir haben uns die Frage gestellt, was ist aus der AfD nach 4 Jahren im Parlament geworden und hat sie ihre Ziele erreicht? Das hier ist die 5. und letzte Folge von Die Jagd. Schwere Zeiten. Das Jahr 2021 beginnt am 6. Januar, zumindest politisch gesehen. We're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down to the Capitol. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Donald Trump ruft seine Anhänger auf, vor das Kapitol in Washington zu kommen, um die offizielle Bestätigung des nächsten US-Präsidenten im Repräsentantenhaus zu verhindern. Schon im Wahlkampf fiebert die AfD mit dem Populisten Donald Trump mit. Im Herbst 2020, ein paar Monate vor dem Sturm aufs Kapitol, warten sie in der Quasselgruppe, der internen Chatgruppe der AfD-Fraktion, ungeduldig auf den Ausgang der US-Wahl. Frage an alle. Was machen wir Mittwoch, wenn Trump gewonnen hat? Party! Es gibt bislang keine offizielle Bestätigung des angeblichen Siegs von Biden. Es gibt ausschließlich CNN und andere Mainstream-Medien. Ich verurteile diese Huldigung an einen mutmaßlichen Wahlbetrüger auf das Schärfste. Vieles deutet darauf hin, dass erheblich manipuliert wurde. Obwohl Trump von Wahlbetrug spricht, gratulieren die Fraktionschefs Weidel und Gauland Joe Biden kurz nach der Wahl zum Sieg. Noch vor der Bundeskanzlerin. Unsere Fraktionsvorsitzenden haben mit den verfrühten Glückwünschen an Biden einen Fehler gemacht. Damit stehen sie aber in unserer Partei so gut wie alleine da. Ich selbst gratuliere keinem mutmaßlichen Wahlbetrüger. Und wie ich die Stimmung in der AfD einschätze, die überwältigende Mehrheit unserer Mitglieder auch nicht. Wir korrigieren das gemeinsam. Die AfD ist am Arsch. Das ganze denkende Netz macht sich lustig oder erbost sich über Weidel, Gauland. Ausgerechnet die AfD-Spitze erkennt damit das vorläufige Wahlergebnis an und übernimmt nicht Donald Trumps Lüge von der gestohlenen Wahl. Für viele AfD-Abgeordnete ist das ein Affront. Sie schauen bei der US-Wahl ganz genau hin, denn im kommenden September gehen die ersten 4 Jahre der AfD-Bundestagsfraktion zu Ende. 2021 steht die nächste Bundestagswahl an. In einem Interview des Computermagazins CT nehmen die Moderatorin Joanna Cotard in die Zange. Die ist die digitalpolitische Sprecherin der AfD. Sie spricht sich dafür aus, zum Beispiel Accounts der radikalen Taliban zu sperren, aber nicht den Twitter-Account von Donald Trump. Der wird im Januar dicht gemacht, wegen Risiko zu weiterer Anstiftung, so schreibt es Twitter. Beim Sturm auf das Kapitol waren 5 Menschen ums Leben gekommen. Ja, aber also mir konnte keiner zeigen, wo einen Donald Trump tatsächlich zur Gewalt aufgerufen hat. Während wir sehen, dass die Taliban Frauen steinigen, dass der IS Terroranschläge macht, haben wir nicht gesehen, dass Präsident Trump sich hingestellt hat und gesagt hat, und jetzt stürmt ihr bitte mal das Kapitol. Das hat er so nicht gesagt. Also da sollten wir schon einen Unterschied machen. Ja, stimmt. We're gonna walk down to the Capitol. Das hat er so nicht gesagt. Ob er es jedoch gemeint oder die Gewalt beim Sturm aufs Kapitol zumindest billigend in Kauf genommen hat, ermittelt immer noch ein Untersuchungsausschuss im US-Kongress. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about. Wir haben Joanna Cotard im Interview darauf angesprochen. Ja, aber er hat nicht zur Gewalt aufgerufen. Das hat er nicht gemacht. Also das ist, ich habe kein, wenn Sie mir einen Tweet von ihm zeigen, ich habe das nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass er gemeint hat, geht zum Kapitol und stürmt das Kapitol. Für Joanna Cotard steht 2021 besonders viel auf dem Spiel. Denn sie will jetzt mehr. Nicht mehr in der zweiten Reihe mitspielen, sondern ganz vorn. Gerade ist sie in den Bundesvorstand der Partei gewählt worden und bei der Bundestagswahl, da will sie jetzt sogar Spitzenkandidatin werden, zusammen mit Parteichef Chrupalla. Doch wer sich in den Wind stellt, dem bläst der Sturm manchmal mitten ins Gesicht. Frau Cotard sollte, wenn dies nicht wahr sein sollte, unverzüglich um Rechtsschutz nachsuchen. Es geht um Folgendes. Ein parteiinterner Gegner hat einen Link in die Quasselgruppe gepostet. Der führt zu einem Facebook-Eintrag, in dem Cotard genau dort angegriffen wird, wo es ihr wichtig ist. In ihrer Autorität als Fachpolitikerin. Cotard sitzt ja auch im entsprechenden Bundestagsausschuss. In dem Facebook-Post steht, dass Cotards Bruder ein erfolgreicher Tech-Unternehmer sei, der für einen russischen Investmentfonds arbeite, wo er Deals mit Facebook eingefädelt habe. Und der mit seiner eigenen milliardenschweren Firma auch in Kryptowährungsunternehmen investiere. In dem Facebook-Post wird jetzt der Vorwurf erhoben, Cotard mache Politik, von der ihr Bruder profitieren könnte. Ein Skandal? Leute, das ist so irre. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Und alles, weil ich im Gespräch für die Spitzenkandidatur bin. Wenn einige die Energie, die sie in die Beschädigung von Kollegen stecken, in die Parteiarbeit investieren würden, wir wären alle viel weiter. Aber ohne Kämpfe geht es anscheinend nicht. Wundert es da jemanden, dass unsere Personaldecke immer dünner wird? Cotard wird jetzt emotional. Meine Eltern sind damals mit 2 Koffern nach Deutschland gekommen. Ich habe es in den Bundestag geschafft und mein Bruder ist erfolgreicher Unternehmer geworden. Stolzer könnten meine Eltern heute kaum sein. Dass das einigen schlichten Gemütern stinkt, ist wohl so. Aber das ist wahrlich nicht mein Problem. An der Stelle mischt sich jetzt ihr alter Feind H.J. Müller nochmal ein. Der ist dann noch AfD-Abgeordneter und auch noch in Deutschland. Spielen Sie es gerne runter, Frau Cotard. Trotzdem haben Sie uns damit die AfD-Variante der CDU-Maskenkorruptionsaffäre eingebrockt. Wird der Fravo dagegen vorgehen oder tut er nur was bei Petitessen? Fravo, das ist der Fraktionsvorstand. Und die Maskenaffäre, das war die Affäre um die Vermittlung von Maskendeals in der CDU-CSU, bei der sich manche Politiker Millionen in die Tasche gesteckt haben. Ein echter Skandal. Dass ihre parteiinternen Gegner Cotard Ähnliches unterstellen, mit bloßen Vermutungen, kontert sie mit blankem Sarkasmus. Ja, genau. Ich beeinflusse aus einem nicht federführenden Ausschuss als kleine AfD-Abgeordnete die großen Geschäfte der Tech-Companies dieser Welt. Und weil ich in diese geheimen Geschäfte verwickelt bin und das über 3 Jahre so prima und super geheim abgelaufen ist, habe ich mich nun für eine Kandidatur entschlossen, die sicherstellt, dass mein Leben von außen gründlich unter die Lupe genommen wird. Macht absolut Sinn. Wer sich in der AfD engagiert, muss irgendwie einen Hang zum Masochismus haben. Unser Eindruck ist, diese Schmutzkampagne, die aus dem Flügellager vorangetrieben wird, trifft Cotard also offenbar tief. Doch sie hat inzwischen gelernt, die Angriffe des Flügels offen zu thematisieren, das bringt in der AfD machtpolitisch gar nichts. Und dennoch deckt sie im Interview den Flügel. Das ist so lächerlich, das kann man gar nicht ernst nehmen. Also da ist nichts dran. Das ist ihre Haltung nach außen in einem Interview beim TV-Sender Phoenix im April. Da wird sie auf die Sache mit ihrem Bruder angesprochen. Vermuten Sie die Quelle dieser Kampagne, dieser persönlichen Nähe zu Ihrem, also dieser nicht persönlichen, sondern sozusagen politischen Nähe oder ökonomischen Nähe zu Ihrem Bruder, vermuten Sie die Quelle dieser Kampagne in der eigenen Partei? Nein, also das, was ich bis jetzt gelesen habe aus Facebook, kommt sie tatsächlich von Ex-Mitgliedern. Die ganze Geschichte ist also ganz klar eine Attacke ihrer parteiinternen Gegner. Und bei allem, was wir in der Chatgruppe gelesen haben, da sehen wir ja auch, dass sie das ganz genau erkannt hat. Doch auf den Flügel geht sie damals in dem Phoenix-Interview eben nicht ein. Warum? Das hier sagt sie uns im Interview, als wir sie im Mai 2022 im Bundestag treffen. Es ist tatsächlich so, man braucht das dicke Fell. Und man muss sich klar sein, wenn man nach vorne geht, dann muss man das auch aushalten, was kommt. Mit der Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl wird es jedenfalls nichts. Chrupalla lässt sich von der Parteibasis zusammen mit Alice Weidel wählen. Sie führen die Partei nun in den Bundestagswahlkampf. Unterstützt vom Parteilager rechts außen. Kutta rückt jetzt trotzdem nicht ganz zurück ins Glied. Sie gibt viele Interviews, positioniert sich als Digitalpolitikerin. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die wir uns schon die ganze Zeit stellen. Die Fraktion streitet intern, beschimpft sich sogar, schmeißt sich Dinge an den Kopf, teilweise echt auf Schulhofniveau. Und die Chefin Weidel, die bekommt ja davon nichts mit, weil wir inzwischen ja wissen, dass sie gar nicht in der Chatgruppe drin ist. Sebastian und ich kennen Alice Weidel schon länger aus vielen Recherchen. Und deshalb hat sie uns auch zugesagt, als wir sie gebeten haben, sich mit uns zu treffen, um über die ersten 4 Jahre der AfD im Bundestag zu sprechen. Ja, was denkt sie jetzt über den internen Zoff in ihrer Fraktion? Sie haben immer Leute, die unzufrieden sind. Da müssen sie sich überlegen, ob sie sich vielleicht ein anderes Hobby suchen, anstatt ihre Zeit zu vergeuden, permanent in Chats reinzuschreiben. Da würde ich mir mehr Einsatz in der parlamentarischen Arbeit wünschen. Das ist die Botschaft an Ihre Fraktionskollegen. Ach, das kriegen die jede Woche zu hören. Die Welt um uns herum, die ist irgendwie so verrückt geworden. Und wir merken auf einmal, dass normal doch eigentlich etwas ganz Besonderes ist. Denn normal ist, seinen Nächsten ganz nah zu sein. Normal ist das, was wir alle wieder brauchen. Eine normale Zukunft. Klingt gut. Oder? Deutschland. Aber normal. Das hier ist jetzt der Wahlkampfspot der AfD für die Bundestagswahl 2021. Deutschland aber normal, so heißt die Kampagne. Und auch der Slogan von damals, holen wir uns unser Land zurück, der klang mehr nach Angriff. Dagegen klingt jetzt der neue AfD-Wahlspot geradezu harmlos, mit unaufgeregter Musik und nachdenklichem Tonfall. Bei Deutschland aber normal spielt die AfD auch auf die Corona-Pandemie an, die ja alles andere als normal, sondern eine Ausnahmesituation ist. Der Spot wirkt irgendwie wie so eine AfD-Traumwelt. Man sieht fast nur Menschen mit weißer Hautfarbe, Heterofamilien und einen Gartenzwerg. Alles konservativ, traditionell, harmonisch. Aber wir fragen uns auch, glaubt die AfD, dass der aggressive Ton von damals heute nicht mehr zeitgemäß ist? Ende Juni ist dann schon wieder Schluss mit Harmonie. Die AfD, die gerade auf der Schlussgeraden zur Bundestagswahl ist, schlittert mal wieder mitten in ein Dilemma. Der Abzug der NATO aus Afghanistan stellt auch Deutschland und damit auch die AfD vor eine harte Probe. Denn was soll mit den afghanischen Helfern der deutschen Soldaten passieren, die jetzt bedroht sind? Soll Deutschland sie aufnehmen, weil sie der Bundeswehr geholfen haben? Ein echt heikles Thema für die AfD. Alexander Gauland spricht am 19. August 2021 im Deutschlandfunk deswegen lieber über seine persönliche Haltung dazu. Die Opposition hat in den vergangenen Tagen die Afghanistan-Politik der Bundesregierung vehement kritisiert. Auch der Co-Fraktionschef der AfD, Alexander Gauland, war zu vernehmen. Er kritisierte in der Zeitung Die Welt, Zitat, die Bundesregierung habe den richtigen Zeitpunkt für die Evakuierung verschlafen. Er ist nun am Telefon. Guten Morgen, Herr Gauland. Guten Morgen, Frau Engels. Nun läuft also die Evakuierung. Sie haben in der Welt auch gefordert, die afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr und ihre Familien auszufliegen. Ist das die offizielle und einheitliche Linie der AfD? Ich kann Ihnen keine einheitliche Linie der AfD sagen. Wir haben keine Beschlüsse darüber gefasst. Meine persönliche Meinung ist, dass die Menschen, die für uns gearbeitet haben, denen gegenüber haben wir eine Verpflichtung. Das steht aber wieder in starkem Kontrast zu Alice Weidel, ihrer Co-Fraktionschefin, die zu diesem Thema eine Null-Asyl-Strategie verlangt und ein Moratorium, also überhaupt niemanden reinzulassen. Wie passt das denn zu Ihrer Einschätzung? Ich fürchte, dass ein Moratorium des Asylrechts juristisch nicht machbar ist. Frau Weidel hat politisch eine Forderung gestellt, die man natürlich unterstützen kann. Und die Bundesregierung spricht mit so vielen Zungen, dass sie erlauben müssen, dass durchaus in der Opposition unterschiedliche Meinungen ausgesprochen werden. Die AfD ist also mal wieder uneins, selbst an der Fraktionsspitze. Und Gauland klingt auch noch so, als sei das ganz normal, lacht sogar ein bisschen. Doch dann, gegen Ende der Legislaturperiode, passiert tatsächlich etwas Ungewöhnliches. Die AfD stimmt im Bundestag mehrheitlich für die Aufnahme der Ortskräfte. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland wird seit dem Morgen ein neuer Bundestag gewählt. Ja, und dann ist der Tag da. Der 26.09.2021, Tag der Bundestagswahl. Die Umfragen in den Wochen vorher schwanken so zwischen 10% und 12%. Erste Hochrechnungen trudeln ein und die AfD scheint in den 4 Jahren tatsächlich ein paar Prozentpunkte verloren zu haben. Und auch die Wahlparty diesmal, mehr shabby als schick. Keine alte Diskothek mehr mit Dachterrasse mitten in Berlin, keine Demonstration und auch kein Blaulicht. Kein großes Medieninteresse, oder Sebastian? Ja, wir sind diesmal auch nicht hingefahren. Warum eigentlich nochmal? Ich hatte mich dann doch noch akkreditiert. Corona, oder? Und der Ort, der lag ja auch total weit draußen, irgendwo vor Berlin. Naja, und wir haben den Wahlabend dann jeweils vom Fernseher verbracht. Und dann haben wir unsere Handys rausgeholt und natürlich auf Twitter rumgeklickt und haben Videos von der Wahlparty dort gesehen. Das war schon krass trist. Auf der Leinwand im Festsaal lief die Tagesschau. Das sieht man im YouTube-Livestream der Partei. Damit zurück zur Bundestagswahl. Ich begrüße Sie jetzt, die Co-Fraktionsvorsitzende von der AfD, Frau Weidel, Alice Weidel. Herzlich willkommen. Ja, vor 4 Jahren hat Ihr Co-Fraktionsvorsitzender Herr Gauland gesagt, wir werden Sie jagen. Jetzt müssen Sie darum kämpfen, überhaupt Platz 4 noch. Jetzt waren Sie im letzten Bundestag ja die größte Oppositionspartei. Jetzt wird es wahrscheinlich 5 werden oder vielleicht Platz 4, je nachdem. So erfolgreich war diese Jagd dann für die Wählerinnen und Wähler nicht, oder? Das sehe ich völlig anders. 2017 hat man prognostiziert, dass man uns nach einer Legislatur aus dem Bundestag wieder hinauswirft. Das hat ja wohl nicht geklappt. Wir sind zweistellig. Wir haben ein sehr solides Ergebnis eingefahren. Das heißt, um uns wird man nicht mehr drumherum kommen. Ja, die AfD bleibt. Damals hatten 12,6% der Deutschen sie gewählt. Jetzt nur noch 10,3%. Die Ansagen nach der Wahl, die klangen 2017 auch noch gruseliger. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Ja, und heute? Im Livestream der Wahlparty auf AfD-TV hört man den Unterschied zu 2017 deutlich. Und auch Alexander Gauland, der klingt jetzt müder. Ja, liebe Freunde, ist alles Kluge schon gesagt worden. Ich muss das nicht wiederholen. Seien wir also trotz unseres etwas schwächeren Ergebnisses froh, dass das, was wir immer gewollt haben, Merkel ist weg, jetzt im Großen eingetreten ist. Das ist unsere Aufgabe gewesen und die haben wir heute erfüllt, liebe Freunde. Mit der Ausnahme, dass Merkel von sich aus nicht mehr zur Wahl angetreten ist, was sie bereits 2018 angekündigt hatte. In der Quasselgruppe geht es währenddessen melancholisch zu. Stelle gerade traurig fest, dass es auch für unseren allseits geschätzten Mitstreiter Martin Hohmann nicht gereicht hat. Sehr schade. Ich hoffe, dass am Mittwoch alle bisherigen Fraktionskollegen einen würdigen Dank bekommen. Bin mir da aber sicher, die Kameradschaft verbindet uns, auch bei bestehenden Dissonanzen. Lieber Udo, lieber Berengar, das tut mir persönlich sehr leid, dass ihr, so wie es aussieht, nicht mehr in unserem Team Bundestag seid. Ja, so ergeht es einigen. Von den damals 94 gewählten AfD-Abgeordneten waren es nach 4 Jahren ja nur noch 86. 2021 ziehen 82 wieder in den neuen Bundestag ein. Darunter viele neue Gesichter. Einen anderen, den hat es schon früher erwischt. Hans-Jörg Müller. Der wurde gar nicht erst wieder aufgestellt. Er sitzt an diesem Wahlabend in Moskau und verfolgt, was in Deutschland so passiert. Er pendelt zwischen Deutschland und Russland, um seinen Umzug dorthin vorzubereiten. Doch das Thema AfD, das lässt ihn bei allem räumlichen Abstand noch nicht los. H&M ist nämlich damals total enttäuscht, dass im Grunde eigentlich alles schiefgegangen ist. Für ihn und für die Fraktion. Die AfD ist keine 30%-Partei geworden und er selbst ist ja auch nicht mehr dabei. Um der AfD mitten im Jubel über das gute Wahlergebnis noch die Party so richtig zu vermiesen, lässt HJM kurz vor 18 Uhr noch eine kleine Bombe platzen. Er zieht sich als stellvertretender Landeschef in Bayern zurück. Das Foto über diese Breaking News postet er an die Quasselgruppe. Er hofft sich so richtig Beef, freut sich schon Wochen davor auf diesen Moment, aber... Einfach nicht beachten, liebe Kollegen. Niemand reagiert darauf. HJM hat sich total überschätzt. Und seine Bombe wird zum Blindgänger. Und was wird nach dem Wahlabend jetzt aus den anderen AfD-Abgeordneten? Peter Böhringer, der durch seine Merkel-Beleidigung in der Rundmail aufgefallen war, hat den Wiedereinzug ohne Probleme geschafft, als Spitzenkandidat in Bayern sogar. Weil die AfD nicht mehr die stärkste Oppositionspartei ist, hat er aber trotzdem an Einfluss verloren. Böhringer leitet keinen Ausschuss mehr, ist normaler Abgeordneter, aber durchaus ambitioniert. Wir hören, er soll sich dafür interessieren, im Sommer 2022 Parteichef zu werden, was er uns gegenüber dementiert. Denn Jörg Meuthen ist am 28. Januar 2022 zurückgetreten. Nicht nur von der Parteispitze, sondern auch aus der AfD. Der Chefsessel neben Chrupalla ist also frei. Ja, und auch eine zweite Figur, die in unserem Podcast eine große Rolle spielt, interessiert sich jetzt für die Nachfolge. Joanna Kota. Die geht wieder als Digitalpolitikerin in ihre zweiten 4 Jahre im Bundestag. Eine Hinterbänklerin, wie sie mal 2017 zunächst war, ist sie aber jetzt nicht mehr, sondern sie mischt sich richtig viel ein. Und dann gibt's ja noch Uwe Witt. Der hat es ebenfalls wieder in den Bundestag geschafft, war sogar Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein. An der Stelle könnte man auch einfach sagen, ja, die Witt-Story, die ist auserzählt. Na, das dachten wir auch. Aber dann hat uns Uwe Witt alle überrascht. Am Tag vor Silvester 2021, da tritt er aus der AfD-Fraktion und auch aus der gesamten Partei aus. Und warum? Und warum jetzt? Das hat er uns auf einer Pressekonferenz im Januar erzählt. Am zweiten Tag der konstituierenden Sitzung der Bundestagsfraktion traf ich auf einen MdB-Kollegen, der an seinem Jackenrevers das Abzeichen einer rechtsextremistischen Vereinigung sichtbar befestigt hatte. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in diesem Moment hatte ich das Gefühl, als wenn meine Beine wegknicken. Und wir haben uns jetzt gefragt, wie kann das sein? Uwe Witt, der gerade im September auf AfD-Ticket in den neuen Bundestag eingezogen ist und der in der Chatgruppe schon sehr lange Kritik an internen Vorgängen geübt hat. Was bewegt den denn, genau jetzt, nur 3 Monate danach, auszutreten? Wir haben ihn das gefragt. Leider nicht in einem Interview, das wollte er uns erst geben und hat dann plötzlich doch wieder abgesagt. Er erklärt uns dann aber schriftlich: Sie verstehen sicherlich, dass ich aufgrund der Vorkommnisse in der ersten Legislatur sehr große Hoffnungen darauf gesetzt habe, dass wir in der nächsten Legislatur verbal abrüsten und uns im Sinne unserer Wähler weiter professionalisieren. Leider war das Gegenteil der Fall, wie ich auch in der PK ausgeführt habe. Nicht Opportunismus, denn bleiben und dulden, wie etliche andere es bis heute tun, wäre für mich viel bequemer gewesen, sondern Konsequenz war es, die mich zu diesem Schritt veranlasst hat, im Sinne meiner Wähler. Inzwischen ist er zur Zentrumspartei gewechselt. Die ist zwar früher, bevor es die CDU gab, mal wichtig gewesen, also vor 1945. Jetzt hat sie aber gerade mal ein paar hundert Mitglieder. Sie sitzt natürlich auch bisher nicht im Bundestag, erst jetzt mit dem fraktionslosen Uwe Witt als Einzelkämpfer. Und seine neue politische Heimat sei auch der Grund, warum er kein Interview mehr zur AfD geben will. Das sagt er uns am Telefon und das dürfen wir auch aufnehmen. Also das ist recht einfach und leicht erklärt. Ich bin Ende vergangenen Jahres ja aus der AfD ausgetreten. Ich habe eine neue politische Heimat in der Zentrumspartei gefunden, einer Partei, die sehr fortschrittlich, sehr modern auch in ihren Ansichten ist, wo ich mich sehr wohl fühle. Und ich möchte einfach nicht retroperspektiv in die Vergangenheit schauen und mich mit den 8,5 Jahren weiter auseinandersetzen, die ich in der AfD zugebracht habe. Aber wie ist denn nun die inhaltliche Bilanz der AfD im Deutschen Bundestag? Was hat sie denn bewirkt? Christian, du hast es doch nochmal angeschaut. Ja, also immerhin im Bundestag getan haben sie so einiges. Also zumindest, wenn man da nach den Dokumenten guckt, die von der AfD kommen. Nach der FDP haben sie zum Beispiel die meisten Anträge gestellt, über 600. Die meisten Gesetzentwürfe geschrieben, insgesamt 77. Die meisten großen Anfragen gestellt. Und auch bei den kleinen Anfragen, da sind sie von der AfD mit ganz vorne dabei. Kleine Anfragen, das ist übrigens das Instrument, wo Abgeordnete einen Fragenkatalog an die Regierung stellen können. Genau, fast 3.500 kleine Anfragen sind es von der AfD in diesen 4 Jahren. Boah, das ist schon echt eine Menge, ne? Ja, aber man muss schon auch sagen, aus dieser Sicht hat sich die AfD halt wie eine echte Opposition verhalten. Da ist sie der FDP sehr ähnlich, also in der Art, wie sie die Instrumente im Bundestag nutzt. Viele kleine Anfragen stellen, viele Anträge stellen. Das ist halt eben das, was eine Opposition so macht. Und was ist jetzt eigentlich mit ihren Hetzreden und den Quälstrategien? Das sieht man schon auch. Sie haben ja die wenigsten Reden zu Protokoll gegeben. Da haben wir ja in Folge 2 drüber geredet, dass sie damit die Abgeordneten lange im Plenum halten wollen. Auch die Zahl der Ordnungsrufe, die ist immens gestiegen in diesen 4 Jahren. Auf 47. So viele gab es zuletzt vor über 30 Jahren. Tja, irgendwie ist es ja auch kein Wunder, ne? Wenn es also das Ziel der AfD gewesen ist, die Arbeit des Parlaments zu sabotieren, dann muss man sagen, so richtig geschafft haben sie das nicht. Und in der Chatgruppe ziehen Joanna Kota und Uwe Witt Bilanz, was sie aus den ersten 4 Jahren lernen. Wir müssen von der immer dagegen Partei hin zu der Partei der Lösungen werden. Und die haben wir. Von der schlecht gelaunten und wütenden Partei hin zur sympathischen. Von der reinen Oppositionsrolle hin zu, wir wollen da oben mitspielen. Meiner bescheidenen persönlichen Meinung nach liegt es daran, dass es permanent innerparteiliche Zwistigkeiten gibt, die öffentlich zelebriert werden. Das mag der Wähler überhaupt nicht. Das müssen wir einfach noch lernen, Toleranz und Akzeptanz dem anderen gegenüber, solange er sich auf dem Boden der Demokratie befindet. Das gilt natürlich nicht für irgendwelche Neonazi-Spinner und andere. Die Partei ist in diesen 4 Jahren weiter nach rechts gerückt und die Neonazi-Spinner haben an Macht gewonnen. Einige Tage nach der Bundestagswahl macht einer der wiedergewählten Abgeordneten einen Vorschlag, wie es jetzt eigentlich mit dem digitalen Hinterzimmer weitergehen soll. Ich bin für die Neugründung einer Quasselgruppe für die 20. Wahlperiode. Dann können wir diese für die alten Kollegen behalten und die neuen müssen nicht die Unterhaltung der Vergangenheit genießen. Gute Idee. Die alte Quassel wird also zur Veteranengruppe, geht sozusagen in die ewigen Jagdgründe ein. In 4 Jahren haben wir vieles in der Quasselgruppe gefunden. Von Selbstreflexionen bis hin zu Zerfleischen. Von Hetze gegen politische Gegner bis zu wütenden Vorwürfen gegen die eigene Fraktionsspitze. Ja, wie auch gegen Alice Weidel, der wir jetzt nochmal einige Chats ihrer Fraktion vorlesen. Uns fliegt langsam die Partei unterm Arsch weg, die gegründet wurde, um unser Land zu schützen. Was Fremdschämen angeht, bin ich durch die Partei extrem belastbar geworden. Ja, okay, super. Ja, weiter. Können Sie nachvollziehen oder weswegen lachen Sie? Nee, nein, also unglaublich. Ja, ja. Hm. Ja, das sind Aussagen Ihrer... Ja, ja. Ja, Sie merken ja, wie ich das nehme. Ja. Ich muss jetzt echt gehen. Ja. Ich bin... Aber eine persönliche Bilanz von den 4 Jahren, eine persönliche Bilanz, wie Sie auf die Fraktion und auf die ersten 4 Jahre Bundestag zurückgucken, würden Sie sagen... Ihre Fraktion hat die Ziele, die sie sich selbst gesteckt hat damals, erreicht, ja oder nein? Wenn Sie das alles jetzt sozusagen gehört haben, gut, wir haben gerafft, wir hätten Ihnen jetzt noch viel mehr gezeigt davon. Mhm. Haben Sie dann wirklich Ihre Ziele erreicht? Wir haben die Fraktion besser durch die Legislatur gebracht, als wir es vermutet haben. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Alexander Gauland und ich, wir haben am Anfang wirklich... geschwitzt und gearbeitet wie die Galeerensklaven, dass uns das Ding nicht um die Ohren fliegt. Übrigens, kurz nachdem wir Alice Weidel diese ganzen Chats vorgelesen haben, wird ihre Fraktion im Mai 2022 offiziell beschließen, dass die Chatgruppe gelöscht werden soll. Der ganze Verlauf, bis zum Anfang. Ist jetzt eigentlich auch zu spät. Wir drei haben uns aber auch nochmal die Frage gestellt, was hat die AfD denn jetzt politisch bewirkt oder ja auch nicht? Wie gefährlich war und ist diese Partei im Bundestag? Also wenn ich daran zurückdenke, wie viel Angst vorher alle hatten, dass die AfD die Demokratie angreifen könnte und wie sie jagen wollten. Naja, dann muss man schon sagen, so erfolgreich waren sie nicht. Eine Chaostruppe halt, die sich immer öfter selber ins Knie geschossen hat. Zum Beispiel durch die Abwahl von Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses. Oder als Uwe Witt 4-mal nicht in das Kuratorium der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas gewählt worden ist. Die AfD hat es ja auch nicht geschafft, einen Bundestagsvizepräsidenten durchzukriegen, um die Regeln bei den Bundestagssitzungen mitbestimmen zu können. Aber bei all dem Chaos, das Gift, das die AfD versprüht, wirkt. Denn in der AfD gab es schon in den ersten 4 Jahren viele Rechtsextremisten in der Fraktion. Menschen, die den Staat und das System zutiefst ablehnen. Nach der Bundestagswahl haben die in der Partei auch noch mal mehr Auftrieb bekommen. Und die AfD ist da, wo die Rechtsradikalen ihre Wahlkreise haben, also im Osten der Republik besonders stark. Die sind die zweitstärkste Partei. Jeder fünfte Wähler hat sie im Osten gewählt. Also man kann schon sagen, die Partei rückt noch weiter nach rechts. Den Neuen fehle jegliche Demut vor dem Hohen Haus, so hören wir es immer wieder von langjährigen Fraktionsmitgliedern. Einer der neuen Abgeordneten macht sogar öffentlich, einen Teil seiner Abgeordnetenpauschale, also Steuergeld, das eigentlich für die Bundestagsarbeit da ist, ja unter anderem an einen rechtsextremen Verlag gespendet zu haben. Das schreibt er sogar auf Twitter. Er fördert mit dem Geld also Kräfte, die den Parlamentarismus verachten. Ja, und das ist echt nicht die erste Aktion, an der man sieht, die Partei hat immer weniger Hemmungen, ganz rechts außen anzudocken. Und das bleibt nicht unbeobachtet. Anfang März 2022, da machen Christian und ich uns auf den Weg mit dem Taxi zur Messe in Köln. Ah, guck mal, jetzt sind wir gleich schon an der Messe. Es ging ja wirklich total schnell. In der Messe Köln findet ein entscheidender Gerichtsprozess statt. Die AfD gegen den Verfassungsschutz. Es geht unter anderem darum, ob der Geheimdienst die AfD als Verdachtsfall einstufen darf. Also, ob er künftig zum Beispiel Telefongespräche abhören und Leute einschleusen darf. Die AfD hat gegen so eine Einstufung geklagt. Kistenweise werden Aktenordner in den Saal gefahren und aufgestellt. Wie viele Ordner sind das denn? Also wie viele Kisten? 1, 2, 3, 4, 6, 8. All das, was der Verfassungsschutz über die Jahre von der AfD zusammengetragen hat. Äußerungen auf Facebook, auf Parteitagen, Reden und auch von Bundestagsabgeordneten. 10 lange Stunden dauert der Prozess. Insgesamt sind es nämlich nicht nur ein, sondern gleich 4 Verfahren. Das Urteil? Die AfD bekommt jetzt zwar in einigen Punkten recht, aber das große Verfahren, das die ganze AfD betrifft, das verliert sie. Der Verfassungsschutz darf die gesamte AfD als Verdachtsfall auf Rechtsextremismus führen. Das bedeutet auch, im Deutschen Bundestag sitzt also von nun an eine Fraktion, die insgesamt unter dringendem Verdacht steht, rechtsextrem zu sein. Ja, und die anderen Parteien, die werden sie darum wohl noch weniger mitspielen lassen. Aber will das die AfD denn überhaupt noch? Im Plenum wirkt es in den ersten Monaten nach dem Wiedereinzug eher so, als sei das Gegenteil der Fall. Da hat sich ein Teil der AfD-Fraktion tatsächlich vom Parlament entfernt, und zwar sogar räumlich. Den Grund liefert Corona. Abgeordnete müssen ab jetzt einen 3G-Nachweis bringen. Wer das nicht will, der muss auf die Besuchertribüne. Diejenigen Abgeordneten, die einen solchen Nachweis nicht erbringen oder trotz Nachweis mit Abstand sitzen möchten, haben die Möglichkeit, unter Wahrung des Abstandsgebots auf den Tribünen an der Sitzung teilzunehmen. Ja, und das sind AfD-Abgeordnete, die jetzt oben auf der Tribüne über den eigentlichen Abgeordnetenstühlen sitzen, ihr eigenes kleines Plenum bilden. Wir nennen es das Oberhaus, schreibt einer der neuen Abgeordneten stolz bei Twitter und holt sich viele Likes. Oberhaus wie das britische House of Lords, die Adligen. Die neue Fraktion hat offenbar gelernt, womit sie bei ihrer Klientel auf Facebook und auf den Straßen, bei Corona oder bei Pegida-Märschen punkten kann. Nicht mit Inhalten, nicht mit Konstruktivität, aber mit Provokation. Guten Tag. Guten Tag. Ich gebe mal. Parteichef Meuthen hat uns angerufen. Es sei sehr wichtig und vertraulich. Er wolle mit uns reden. Wir treffen ihn im Hauptstadtstudio der ARD zusammen mit dem Kollegen Martin Schmidt. Herr Meuthen, Sie treten heute als Parteichef der AfD ab und gleichzeitig auch noch aus der AfD aus. Warum? Da werden Positionen vertreten, die kann ich auch als Mensch nicht mitgehen. Wenn ein Bundestagsabgeordneter oben auf der Balustrade steht, ich denke immer an die Muppet Show, so die beiden Alten, muss ein bisschen lächeln darüber und sagt dem Auditorium unten im Saal, dass er sie alle verachte, dann ist das für mich ein Zungenschlag, der nicht geht. Die Muppet Show, damit meint Jörg Meuthen die Ungeimpften auf der Tribüne, Weidel und Co., die auf das Parlament herabschauen. Ich bin ja nun auch nicht einverstanden mit der Politik dieser Regierung, weiß Gott nicht. Und ich bin auch ein großer Freund scharfer Kritik, aber ich verachte andere Menschen nicht. Und für mich ist das ehrlich gesagt auch eine Verachtung des Hauses und damit der parlamentarischen Demokratie. Ich habe auch noch eine Frage zu dem ganzen Bereich Straße und Parlament, das wir vorhin gestreift haben. Ist das nicht mit der AfD im Parlament eigentlich ein Missverständnis? Als sie 2017 reinkam, ich habe mich ja entschieden, nicht selber zu kandidieren. Aber ich war oben auf der Balustrade, weil ich eingeladen war und ich habe mich gefreut, unten unsere Leute reinlaufen zu sehen und gesagt, so, das wird jetzt was. Und 2021 werden wir weiter sein. Wir sind aber 2021 weiter in die falsche Richtung. Es ist jetzt viel schlimmer, als es 2017 war. Und dann wird es 2025 vielleicht gar keine Zukunft mehr geben, weil so, wie sie es machen, funktioniert es nun mal nicht. Das Einsehen ist aber nicht da. Ich habe mit Engelszungen für diese Einsicht geworben, bin aber nicht gehört worden. Und noch einer zieht seine persönlichen Konsequenzen aus den letzten 4 Jahren. So, ich komme da gerade raus hier, Moskauer Flughafen. Fällt was auf? Entweder keine Maske oder die Maske da, wo sie hingehört, unterm Kinn. Wenn mir vor 30 Jahren mal jemand gesagt hätte, dass ich in Russland freier leben kann als in Deutschland, dem hätte ich einen Vogel gezeigt, aber heute ist es so. Hans-Jörg Müller ist schon Ende Januar 2022 in Moskau angekommen, seinem Land der großen Freiheit. So, bin ich zu Hause angekommen. So, aufmachen hier. Ich hätte hier reingehen können, nichts war zugesperrt hier. Oh, was haben wir denn da? Oh, Monja. Sonja, ja, die Sonne will auch gestreichelt werden. Sonja, komm her. Ach, die zwei. Aber ist doch schön, wenn die Hunde da sind. Dass nur wenige Wochen später Russland in die Ukraine einmarschieren wird, das ahnt auch er nicht. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Am 24. Februar überfällt Russland die Ukraine und startet einen Angriffskrieg. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Millionen fliehen aus dem Land. Die EU und die NATO stehen in Alarmbereitschaft. Putin droht mit Atomwaffen und gegen Proteste in seinem Land geht er immer härter vor. Und die AfD, sie steht vor ihrer nächsten Zerreißprobe. Denn jahrelang hat sie Stimmung für Russland gemacht. Nur ein Jahr davor, im März 2021, hat der russische Außenminister Sergei Lavrov Tino Chrupalla nach Moskau eingeladen. Und auch Alice Weidel war dort. Wie Staatsgäste wurden sie empfangen, zu einem Zeitpunkt, als zwischen der deutschen Regierung und Moskau Eiszeit herrschte. In der Chatgruppe feiern sie im Frühjahr 2021 den Besuch. Der größte außenpolitische Erfolg der AfD-Fraktion in dieser Legislatur. Großartig, diese Bilder wirken. Gute Arbeit, gute Presse, mehr davon. Das sind die Schlagzeilen, die uns nach vorne bringen. Überhaupt in der Quasselgruppe war Russland in den fast 4 Jahren, die wir mitgelesen haben, ein Riesenthema. Wie hier im Sommer 2019. Ich war und gehe nicht zu Einladungen von irgendwelchen Repräsentanten der Altparteien. Auch nehme ich keine Einladung der Ukraine an. Wenn Russland laden würde, sofort. Natürlich wird, wenn wir das neue Europa bauen, Russland eine besondere Rolle zuteil. Und jetzt kommt die Zeitenwende, der Krieg und für die AfD die Frage, wie weiter? Wir haben Joanna Kotar im Interview darauf angesprochen. Ich glaube, es wird an der Zeit, auch die Linken haben es lernen müssen, zu sagen, es war ein Fehler, wir haben uns in Putin geirrt. Ich nicht, möchte ich sagen. Aber die Partei hat sich in Putin geirrt und letztendlich hat er uns ja auch einen Bärendienst erwiesen. All den Leuten, die immer gesagt haben, wir müssen mit Russland reden, Frieden in Europa geht nur mit Russland zusammen und die Putin und Russland an den Tisch holen wollten, den hat er ja mit dem Überfall auf die Ukraine tatsächlich geschadet. Diese Frage muss sich auch Hans-Jörg Müller in seinem vermeintlichen Paradies stellen lassen, und zwar von uns. Am Tag des Kriegsbeginns rufen wir ihn an, per Videocall. Er ist zwar nicht mehr im Bundestag, aber wir wollen hier in diesem Podcast trotzdem zu Ende erzählen, was aus seiner Sicht auf Russland und die Welt geworden ist. Ja, Herr Müller, wir sind ja jetzt heute eigentlich alle in einer anderen Welt aufgewacht, als wir ins Bett gegangen sind. Durch die Ereignisse von heute Nacht, durch den Angriff von Russland auf die Ukraine. Wie geht's denn Ihnen jetzt damit? Ich habe damit nicht gerechnet. Ich bin jetzt in Russland, ich bin hinter dem Ural und bin überrascht, ich habe es nicht erwartet. Doch Putin, den nimmt er damals in Schutz, auf HJM-Art. Ich verurteile sein Handeln, aber ich kann es logisch nachvollziehen, wie es entstanden ist, über diese 30 Jahre einer unklugen, großkotzigen Westpolitik gegenüber Russland. Bringen wir es auf den Punkt. So. Ja, kurz gesagt, Müller sieht die Schuld beim Westen, bei den USA. Jetzt sind wir ein bisschen sprachlos, Herr Müller. Ja, denken Sie das? Ja, warum sind Sie sprachlos? Sie kennen mich lang genug. Ich habe schon immer eine konsequente, nachhaltige Linie vertreten. Und von der gehe ich nicht weg. Aber Sie können doch nicht ernsthaft glauben, dass heute Nacht, also ne, da sagt Ihnen einer, ich werfe dir demnächst einen Atomkopf auf den Kopf. Und dann ist meine Reaktion darauf, dann umarme ich ihn. Ernsthaft? Ich halte es für Rhetorik. Ich halte es für Rhetorik aus einer verletzten Emotionalität heraus, die ich nicht ernst nehme. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Boah, in den Wochen darauf begeht die russische Armee mutmaßlich Kriegsverbrechen, tötet zum Beispiel Zivilisten. Und HJM schickt nochmal eine Sprachnachricht. Er hat jetzt doch Angst vor einem Atomkrieg. Natürlich provoziert vom Westen. Bin richtig angefressen. Und habe auch Angst, meine Frau und meine Familie und meine Kinder und meine Mutter nicht mehr zu sehen. Sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil das ist jetzt zu viel. Das heißt, alles, was Sie mit mir aufnehmen, wenn es überhaupt noch so weit kommt, ja, vielleicht ist ja Finis Terra da, dann nur für Ihre Sendung, ja? Okay, also eigentlich wollten wir uns mit Müller im Frühjahr ja nochmal in Berlin treffen, durch den Bundestag laufen und ihn auch fragen, wie er das jetzt alles reflektiert. Auch die geänderte Weltlage, die selbst in seiner Partei ja einige von festen Glaubenssätzen abgebracht hat. Doch er hat Sorge, dass er nicht wieder nach Russland einreisen darf. Ja, und deshalb treffen wir ihn nach langem Hin und Her dann wenigstens virtuell. Und in diesem Gespräch, da müssen wir ihn auch nochmal zur Rede stellen. Es ist nämlich etwas passiert, was uns total sprachlos macht. Das müssen wir jetzt einmal nochmal ansprechen, weil das hat uns jetzt nochmal wirklich zwischen erschüttert und schockiert. Wir haben alle diese fürchterlichen Bilder von diesen Toten in Butscha gesehen. Und es wird auch noch mehr solche Bilder geben aus anderen Orten. Und da haben Sie auf Ihrem Telegram-Kanal geschrieben, Sie denken schon, das seien ukrainische Kriegsverbrechen. Das ist doch vollkommen ausgeschlossen, dass sich ein Volk selber schlachtet. Oh. Kann ich Ihnen ganz genau sagen. Also erstens, ich hab zwei Posts dazu gesendet auf meinem Telegram-Kanal. Wer diese Menschen umgebracht hat, ist zur Verantwortung zu ziehen. Punkt. Wir sind jetzt eigentlich zum wiederholten Mal eigentlich wieder am gleichen Punkt angelangt, wieder in einer anderen Form. Ja? Wer nicht klatscht, ist Antisemit. Ja? Wer mitsingt, ist Nazi. Ja? Wer hier das eben anders sieht als das Narrativ der Westpresse, ist ein Putin-Versteher. Ja? Ich kann nichts dafür, dass der Herr Putin das auch so sagt. Ich kann nichts dafür. Und dann setzt Hans-Jörg Müller in dem Interview noch einen drauf. Den Krieg hat die Ukraine militärisch schon lange verloren. Der wird jetzt verlängert. Die westlichen Waffenlieferungen verlängern den Krieg. Sie verlängern einen bereits verlorenen Krieg. Und da gehen jede Menge Menschen drauf. Deswegen ist es völlig korrekt, von der Mitschuld des Westens zu sprechen. HJM wäre eben nicht er selbst, wenn er sein Weltbild nach kurzen Momenten des Zweifelns und der Angst nicht schnell wieder sortiert hätte. Am 17. März spricht der ukrainische Präsident Zelensky im Deutschen Bundestag. Zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient. Die allermeisten Abgeordneten stehen auf und klatschen, obwohl Zelensky die Bundesrepublik ja hart kritisiert. Müller schaut offenbar von Russland aus zu. Und er hat auch etwas gesehen, das ihn so in Rage versetzt, dass er sein Handy nimmt. Er tippt eine Nachricht, offenbar in die Veteranen-Quasselgruppe. Ob es eine Liste anständiger MdBs gäbe, die am Ende der Rede dieses Politclowns, gemeint ist Zelensky, sitzen geblieben seien. Er postet davon dann auch einen Screenshot an seine Follower bei Telegram. Und dort fügt er dann noch eine Bemerkung hinzu, mit der er auf seinen ersten Eklat im Bundestag anspielt, auf das Holocaust-Gedenken 2018. Er schreibt, ich hätte wieder nicht geklatscht. Zwinker-Smiley. Die Jagd. Ein Podcast von Christian Basel, Sebastian Pittelkow und von mir, Katja Riedel. Folge 5. Schwere Zeiten. Es sprachen Andreas Leopold Schad, Boris Jacobi, Sigrid Burgholder, Marc-Oliver Bögel, Volker Lippmann, Thorsten-Peter Schnick, Ralf Drechsler, Kerstin Thielemann und Axel Gottschick. Schnitt Sitara Schmitz. Assistenz Felix Eichert. Technik Olaf Dettinger, Henning Schmitz. Komposition Isola Music. Dramaturgie und Storyline Sven Präger. Redaktion Leslie Rosin und Petra Nagel. Die Jagd ist eine Produktion von WDR Investigativ und NDR Recherche 2022. Dann gibt es noch das Lieblingswort hier, Angsthasen-Pseudo-Opposition. Echt? Mhm. Nee, das kenne ich nicht. Aber ich finde es ehrlich gesagt recht unterhaltsam. Gibt es noch mehr davon?